Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Folge Nummer 10. Hey, kleines Jubiläum. Wenn Endabnehmer ihre Dienstleistungen nicht anbieten dürfen, benötigen sie keine Werkzeuge. Wenn der Großhandel die Läger voll hat und sie nicht an obige Endabnehmer verkaufen kann, kauft er auch nicht und plötzlich ist die Produktion obsolet. Dadurch hat der TJ mehr Zeit als sonst, das heißt unter anderem dafür, aus seinem Buch vorzulesen. Erwartungsgemäß hat sich zudem niemand um das Mysterium der TB-Codes des letzten Podcasts geschert, weshalb hier auf eine Loglese verzichtet werden und TJ umgehend mit der Lesung fortfahren kann. Traveling Jacks Kescherwelten, Kapitel 9. Nichts. Am Anfang war das Nichts. Nichts war umgeben von absoluter Dunkelheit, aus tiefstem Schwarz, in einer Baumhöhle, während die Äonen vergingen. Raum und Zeit hatten ihre Bedeutung verloren und Raum besaß keine und jede Ausdehnung. Definitionslos trieb nichts dahin, in dieser absoluten Schwärze, als etwas den Eingang der Baumhöhle verdunkelte. Verantwortlich war eine Kröte, die eine Behausung für die Nacht suchte. Prüfend schaute die Kröte in die Dunkelheit, die vor ihr lag, und während sie so schaute, bemerkte sie nichts in der Schwärze, zumindest nichts Ungewöhnliches, woraufhin sie die Baumhöhle erklomm. Dessen unbewusst verdrängte sie auf diese Weise ein Teil des Nichts, während das Schwarz schwärzer wurde. Das verdrängte Nichts erlangte in diesem Moment die Erkenntnis des Seins, denn der Umstand, dass nichts verdrängt werden konnte, führte die Theorie des seinlosen Nichts ad absurdum. Weiterführende Erkenntnisse blieben allerdings zunächst aus, da die Kröte nichts einatmete, während sie sich in der Baumhülle drehte, um sich nach einem prüfenden Blick zur Ruhe zu legen. Für nichts nun in der Dunkelheit innerhalb der Kröte schien die Zeit erneut stillzustehen. »Kühlfalter!« »Grrrk«, antwortete die Kröte. »Kühlfalter, meine Kleine, wo bist du denn?« »Grrrk«, antwortete die Kröte. Es dauerte eine ganze Zeit, bis der Rufende die Kröte endlich gefunden hatte. »Kühlwalder, meine Kleine, da bist du ja«, sprach jemand, ergriff die Kröte, betrachtete sie, strich ihr mit dem Finger über den Kopf, steckte sie in die Tasche seiner braunen Kutte und machte sich von dannen, während im Mondlicht Käuze kauzten und Unken unkten. Der hagere Kuttenträger wurde dabei glücklicherweise nicht von einem in der Nähe tief und fest schlafenden Zauberer bemerkt, der nach dem Genuss eines lakritzhaltigen Likörs einen komatösen Rausch ausschlief, da sich sonst möglicherweise ein Riss im Raumzeitkontinuum geöffnet hätte, der ungeahnte Folgen hätte haben können. So verschwand nichts in einer Kröte in der Tasche der Kutte des hageren Mannes, ungesehen, und die Baumhöhle blieb derartig leer zurück, dass nicht einmal mehr nichts darin war. Nichts gab sich ganz der innerkrötischen Dunkelheit hin, ließ sich fallen und ruhte quasi in sich selbst, in einer Schwärze, die der Baumhöhle gleichkam, als plötzlich viele Görks erklangen. »Görk«, antwortete die Kröte. »Görk«, antworteten viele Kröten. Die Zeit der Krötenwanderung hatte begonnen. Im Tal der Gesetzlosen und Kühlwalder erklomm, ganz dem Ruf des Krötenkollektiv folgend, den Rand der Kuttentasche, von dem aus sie sich ins Getümmel fallen ließ, um eins zu werden mit dem Gewühl aus Krötenleibern und Krötenschenkeln, das sich einer Lawine gleich Richtung Straße bewegte. Kühlwalder musste nicht lange leiden. Zwar treffen sich Menschen jedes Jahr im Rahmen einer Veranstaltung in diesem Tal, um dunkel gekleidet nachts Kröten in Eimern über die Fahrbahn zu tragen, doch hatten sie dieses Jahr offensichtlich den richtigen Zeitpunkt verpasst. Viele Kröten befanden sich mittig auf der Fahrbahn, als ein Kfz mit gewollt mangelnder Bodenfreiheit über sie hinwegbrauste und der Unterdruck ihre Innereien zum Platzen brachte. Kühlwalder wurde hingegen vom Reifen erfasst und in den Radkasten geschleudert, wo sie sich mit einigen Artgenossen als grünbraune Masse vereinigte. Wie es der Zufall wollte, tropfte nichts als Teil dieser Masse Stunden später auf die Fahrbahn, von der sie ein Regenschauer zunächst in die Gosse und danach in die Kanalisation spülte, in deren Dunkelheit sich nach und nach nichts und Masse trennten. So trieb nichts im Abwasser der Kanalisation, von dort in einen Bach und mit diesem erneut in jenen Fluss, der jenes Tal der Gesetzlosen durchschnitt. Das Wasser des Flusses führte nichts an ein Wehr, an dem vor langer Zeit ein grünes Stück Stoff hängen geblieben war, das ein Unwetter von einem nahegelegenen Hang in den Fluss gespült hatte. Damals noch mit Stickereien verziert, war es mittlerweile nur noch ein Fetzen seiner selbst. Nichts blieb zwischen Eve und Inden hängen, als wäre es magnetisch angezogen worden, obwohl nichts in der Regel genauso unmagnetisch ist wie Stoff und Stickerei. Und als nichts mit und mit in die Fasern des Stoffes sickerte, begann der Stoff plötzlich bläulich zu schimmern. Ein Netz von beweglichen Linien schien ihn zu überziehen, während er langsam wuchs und Gestalt annahm. Als am nächsten Morgen die Sonne aufging, lag ein schwarzes Buch am Ufer des Flusses. Viel passiert in Dosenhausen ja gerade nicht. Man könnte das Studio aufräumen oder die Steuererklärung machen. Vielleicht auch den Keller aufräumen, Kram sortieren und oder entsorgen. Sinnvolle Dinge tun, den Garten in Ordnung bringen oder die Terrasse putzen. Dann hätte man einen schönen Blick auf die menschenleere Einöde am Stadtrand und könnte einer Garage beim Zerfall zuschauen, während der Wind mit kleinen Wirbeln Staubfinger erzeugt. Eine Idylle mit einem kühlen Blonden auf dem Tisch und einem saftigen Stück Wildschwein auf dem Grill. Vielleicht beim nächsten Mal. Da die Tonkonserven allenthalben inflationieren, sind echte Neuigkeiten rund um das Hobby rar gesät, beziehungsweise bereits geerntet und erzählt. Aprilscherze gab es augenscheinlich auch nur wenige, weshalb eigentlich ohne Umschweife mit der Geschichte fortgefahren werden kann. Traveling Jacks Kescherwelten, Kapitel 10. Buch. Ein komischer Kauz kauzte katzenwieselartig krauchend, krötensuchend an einem Krater. Das ist lange her. Ernst mochte den Fluss, denn dort konnte man prima spielen. In den Sommerferien fühlte er sich wie Huckleberry Finn und hielt sich jeden Tag dort auf. Er hatte sich eine Bude gebaut. Oft saß er davor und dann bastelte er kleine Boote aus Rinde, Ästen und Blättern. Die ließ er zu Wasser und dann rannte er zur nächsten Brücke und schaute ihnen zu, wie sie angesegelt kamen und unter ihm durchfuhren. Einmal hat das nicht geklappt. Sein Schiffchen befand sich unweit des Ufers, als ein Grashüpfer ins Wasser fiel. Ein paar Zentimeter mehr und er hätte das Boot geentert, doch so landete er nur wenige Zentimeter daneben. Plötzlich durchbrach ein großer, schillernder Leib die Wasseroberfläche, es platschte und das Boot war verschwunden. Eine große Bachforelle hatte sich das Heupferd geschnappt und dabei das Boot versenkt. Fast wie in Moby Dick, als der Wal auf das Boot gesprungen war, dachte Ernst. Am nächsten Tag besorgte sich Ernst einen Schuhkarton, machte eine Klappe hinein und begab sich auf die Jagd nach Grashüpfern. Es dauerte nicht lange, da wusste er, wie man sie fangen konnte. Flink mit der Hand, wenn sie oben auf einem Grashalm saßen. Dann steckte er sie in den Schuhkarton und sobald er genug beisammen hatte, lief er zur Brücke. Dort warf er sie einem nach dem anderen ins Wasser und beobachtete, wohin sie das Wasser entführte. Und manchmal, wenn er Glück hatte, schnappte eine Forelle zu. Auf diese Weise lernte Ernst mit der Zeit, wo die Fische standen. In tiefen Kumpen oder in Ufernähe unter Büschen, Wurzelwerk oder Gras, wo der Fluss das Ufer unterspült hatte. Glück hatte er meist auch am alten Wehr. Dort war das Wasser recht tief und dort hielten sich zuweilen die ganz Großen auf. Lange ist's her. Ernst ist erwachsen geworden und die unbeschwerten Kindertage sind fast vergessen. Wenn er ab und zu die Eltern besucht, pflegt er nach dem meist üppigen Essen ein paar Schritte spazieren zu gehen. So auch heute. Er weiß nicht, was ihn dazu bewog, den Lieblingsspielplatz seiner Kindheit aufzusuchen. Viel hatte sich in den Jahrzehnten verändert. Die Eisenbahn gab es nicht mehr und der Fluss wirkt streckenweise begradigt. Ernst verlässt die Trasse und schlägt sich durchs Unterholz. Nicht weit, dann erreicht er das alte Wehr. Verrostet, fest und unbeweglich steht es dort. Die faulen, weichen Eichenbohlen stellenweise mit grünem Moos überzogen. An anderer Stelle sind sie löchrig und gebrochen. Hier hatte sich lange nichts mehr bewegt. Das Wasser ist flach, reflektiert das Sonnenlicht und passiert vor sich hin plätschernd fast ungehindert die Fragmente, während Grillen zirpen und vor seinem geistigen Auge Bilder und bruchstückhafte Erinnerungen seiner Kindheit vorbeiziehen. Lange steht er da und starrt auf das Wasser, denkt an Schiffchen, seine Bude mit der Feuerstelle aus Bruchstein und ist einen kleinen Moment glücklich. So glücklich und unbeschwert, wie er damals war in jenem Sommer, als er seine erste Forelle mit der Hand gefangen und sie auf einem Stock über dem Feuer gegart hatte. Nie wieder hatte ihm eine Forelle so gut geschmeckt. Das Kläffen eines Hundes holt Ernst zurück in die Wirklichkeit. Die Bilder verblassen und der Geschmack der Forelle weicht einem trockenen Gefühl im Mund. Er hätte sich eine Flasche Wasser mitnehmen sollen, denkt er. Aber er hatte nicht geplant, so lange zu bleiben. Die Uhr zeigt fast 5. Zeit für den Rückweg. Als Ernst sich umdreht, streift sein Blick etwas Schwarzes am gegenüberliegenden Ufer. Viereckig, flach und sieht aus wie ein Buch. Ein Buch am Fluss? Das müsste doch lange aufgeweicht und gequollen sein, Zellulosebrei eigentlich. Aber es liegt dort wie neu. Ernsts Neugierde ist geweckt und so versucht er den Fluss über das Wehr balancierend zu überqueren. Es ist nicht wirklich schwierig, denn er kann sich am verrosteten Metall festhalten. Wenn das marode Holz nicht wegbricht, sollte es klappen und wenige Minuten später steht Ernst am anderen Ufer. Tatsächlich liegt dort ein Buch mit schwarzem Deckel. Es ist trocken, obwohl es im feuchten Gras liegt. Traveling Jacks Kescherwelten, liest Ernst auf dem Einband. Dann schlägt er es auf, blättert kurz durch die Seiten und überfliegt die wenigen Abbildungen. Weil sie ihn irgendwie ansprechen, beschließt er, das Buch mitzunehmen. Im Elternhaus zurück stellt er das Buch ins Regal in seinem alten Zimmer. Die Zeit ist fortgeschritten. Zeit fürs Abendessen. Dann beginnt sein Dienst. An das Buch denkt er nicht mehr. Buch erlangt sein Bewusstsein zwischen Silberpelz und einem Mondschiff in einem Regal. Der Mond scheint ins Zimmer und taucht alles in ein bleiches Licht. Silberpelz sitzt auf dem Dach der alten Scheune und denkt an die Ratte, die er jüngst gefangen hatte, und das Mondschiff liegt in einem Altarm des Rheins. Zumindest steht es so in den Seiten seiner Nachbarn, wie Buch bemerkt. Silberpelz hat die besten Jahre hinter sich. Zerfleddert, der Buchrücken gebrochen und in Fetzen, die vergilbten Seiten rissig und teilweise lose, steht es dort an seiner linken Seite. Rechts das Mondschiff in besserem Zustand, jedoch auch vergilbt, mit rissigem Schutzumschlag. Buch kann den Bücherskorpion förmlich riechen, der zwischen den Seiten sein Unwesen treibt. »Bist du neu?« fragt Silberpelz vom Scheunendach hinunter und leckt seine Pfote. »Wer, ich?« antwortet Buch irritiert. »Ja, wer denn sonst?« »Keine Ahnung, hier stehen schließlich genug Bücher herum«, meint Buch. »Nun, die kenne ich seit längerem. Das Einzige, was mir unbekannt ist, bist du.« »Dann werde ich wohl neu sein«, erklärt Buch. »Du siehst auch neu aus. Von was handelst du?« »Keine Ahnung.« »Dann bist du wohl noch ungelesen«, erklärt Silberpelz. »Erst nachdem ein Buch das erste Mal gelesen wurde, weiß es, wovon es handelt. Bis dahin ist es ein wenig wie meine Tante.« »Deine Tante?« »Ja, meine Tante. Die hat irgend so einem Wissenschaftler bei einem theoretischen Gedankenmodell geholfen. Ihren Namen hat man vergessen, denn jeder nennt sie nur noch Schrödingers Katze.« »So, so. Und was habe ich mit der Tante zu tun?« »Nun, bei dem Experiment ging es darum, gleichzeitig lebendig und tot zu sein. Und solange niemand nachschaute, war man es auch, weil niemand den genannten Status kannte. Du bist noch ungelesen und daher weiß niemand, ob in dir überhaupt etwas steht oder nicht.« »Also bin ich quasi Schrödingers Buch.« »Eher nicht, seufzt Silberpelz. Aber neu, das ist nicht gesagt. Na, aber das muss es doch sein, sonst könnte ich mich doch an etwas erinnern, argumentiert Buch. Auch das ist nicht gesagt. Wieso? Na, weil du jahrhundertelang in einem Regal verrotten und zu Staub zerfallen könntest, ohne Ahnung, dass es dich gibt. Es sei denn, dich schlägt jemand auf und liest in dir. Dann bist du. Dann bin ich. Genau. Das ist wie, wenn im Wald ein Baum umfällt. Gibt es dann ein Geräusch? Tja, das weiß man nicht. Es sei denn, jemand ist vor Ort und hört es. Oder sieht den Baum geräuschlos fallen. Dann weiß man es und hebt damit gegebenenfalls das Geräusch in die Existenzebene. Buch benötigt eine Weile, das Gesagte zu verdauen. Seine Existenz stellt es nicht in Frage, schließlich denkt und spricht es, und das kann nur sein, wenn bereits jemand in ihm gelesen oder Bilder angeschaut hat. Und? Fragte Silberpelz. Na ja, ich bin, aber was bin ich, wenn mich niemals jemand liest? Dann bist du ein inhaltsloses Buch. Ein kostenloser Grillanzünder, Sinn, Zweck und nutzlos und nicht einmal als Schmierpapier zu gebrauchen, denn du bist ja theoretisch beschrieben. Warum nur theoretisch? Weil das erst definitiv feststeht, sobald du gelesen wurdest. Und wer kann mich lesen? Fragt Buch. Jeder, der lesen kann. Also Menschen. Nein, jeder, der lesen kann, antwortet Silberpelz, springt vom Scheunendach hinunter, spaziert betont langsam und affektiert durch den bemalten Buchdeckel seines Buches, den schwarzen Buchdeckel Buchs und danach vorbei an Stollen und verlassenen Immobilien bis zu einem alten Baum. Dort setzt er sich, leckt seine Pfote und bemerkt, jeder, der lesen kann. Dann kannst du also lesen? Korrekt. Und du kannst von einem Buch in ein anderes gehen? Jupp. Kann ich das auch? Nein, denn Bücher können im Allgemeinen nicht gehen und sind auch keine Protagonisten in dem Sinne. Bitte? Ich bin Silberpelz. Das Buch handelt von mir, das heißt, ich bin das Hauptelement und kann darum gehen, wohin ich will. Du bist hingegen eine Hülle für Geschichten und kannst dich nicht selbst verlassen. Verstehe, aber können mich meine Geschichten verlassen? Können Geschichten gehen? Nein. Sind Geschichten Hauptpersonen? Nein. Gibt es Hauptpersonen in Geschichten? Möglicherweise. Aber diese sind nicht du. Der Autor hat euch damit ziemlich eingeschränkt. Aber woher hätte er es auch wissen sollen? Was denn? Dass er deinen Inhalt in dir einsperrt, wenn er so schreibt, wie er schreibt. Ich weiß ja noch nicht einmal, was in mir eingesperrt ist, resigniert Buch. Dem Buche kann geholfen werden, antwortet Silberpelz und geht zurück zum Vorwort und liest Buch von vorn bis hinten durch. Danke, seufzt Buch, als der Kater fertig ist. Keine Ursache, erklärt Silberpelz. Aber jetzt muss ich mir meine Milch abholen. Mach's gut. Mit diesen Worten springt er zurück in sein Buch, wetzt um die Scheune und ist verschwunden. Zurück bleibt Buch mit der zweifelhaften Kenntnis von diversen Geschichten zu einem Thema namens Geocaching, ersonnen von einem gewissen Traveling Jack und der fragwürdigen Gewissheit, ein Travelbook zu sein, was auch immer das sein mag. Buch hat noch viele Fragen. Was wäre, wenn jemand ein Buch aus dem Regal nimmt, wenn sich gerade noch jemand anderes daran aufhält? Bleibt er dann darin? Welche Konsequenz hätte das für das Ursprungsbuch? Fehlt dann dort die Hauptperson? Wie weit kann die Katze laufen? Nur ins Nebenbuch oder bis zum letzten in der Reihe? Viele Fragen, keine Antwort. Darum hofft Buch darauf, Silberpelz irgendwann wiederzusehen, denn dieser scheint sich ja gut damit auszukennen. Einige Wochen sind seitdem vergangen. Ernst stellt seine Tasche neben das Bett. Er hat heute länger gebraucht als sonst, denn der typische bergische Landregen wechselte sich schon seit Stunden mit Starkregenschauern ab. Ein Blick aus dem Fenster verheißt zudem keine baldige Besserung. Ernsts Blick schweift durchs Zimmer. Wie viele Regentage hat er hier verbracht? Wie viele lesend oder mit Fischertechnik oder Matchbox-Autos verspielt? Fernsehen hatte in seiner Kindheit noch keinen hohen Stellenwert. Heimcomputer gab es nicht und die einzige Spielkonsole war ein Ping-Pong-Telespiel, mit dessen Controller man einen Balken auf dem Fernseher vertikal verschieben konnte, um einen Punkt, der den Ball darstellte, zurückzuspielen. Entweder allein gegen eine virtuelle Wand oder ins Feld eines zweiten Mitspielers. Doch Ernst hatte so etwas nicht. Minutenlang verharrt sein Blick gedankenverloren auf dem Bücherregal, als er plötzlich Buch wahrnimmt und sich an seinen letzten Ausflug erinnert. Stimmt, da war dieses Buch, denkt er, nimmt es aus dem Regal und beginnt zu blättern, als er seine Mutter zum Essen rufen hört. Nicht, dass Buch sich überschwänglich gefreut hätte, aber es hatte doch eine gewisse Erwartungshaltung. Schließlich stand es kurz davor, zum ersten Mal richtig gelesen zu werden, das heißt geöffnet und mit umblätternden Seiten und nicht von einem Kater, der auf Samtpfoten durch die Seiten schleicht. Leider wurde es enttäuscht, denn sein Leser hat es zurückgelegt. Leider, denn nun liegt es vor allen anderen Büchern und das bedeutet, dass Silberpelz ihn nicht mehr besuchen kann. Glücklicherweise dauert dieser Zustand nicht lange an, denn gute 2 Stunden später kommt der potenzielle Leser wieder zurück und greift erneut zu. Ernst ist gesättigt und müde, aber nicht so müde, dass er direkt schlafen kann. Er beschließt darum, mit den Kescherwelten ins Bett zu gehen und noch ein wenig zu schmökern. Kindheitserinnerungen kommen hoch, wie er in seiner Schulzeit manche Nacht durchgelesen hatte, bis Großmutters Wecker klingelte. Dann hat er immer so getan, als ob er schliefe, als sie ihn wecken kam. Wahrscheinlich hatte sie es bemerkt, aber nie etwas gesagt. Heute liest er nicht mehr so lang, legt das Buch nach einer Dreiviertelstunde weg und schaltet das Licht aus. Trotzdem schläft er nicht sofort ein. Geocaching, eine satellitengestützte Schnitzeljagd. Komisch, dass er noch nie davon hörte. Es klang ja interessant und nicht unspannend, schien aber auch gefährlich gewesen zu sein. Tja, manche Leute hatten früher seltsame Freizeitbeschäftigungen. Mit diesem Gedanken schläft er ein. Am nächsten Morgen schnappt er sich sein Notebook und diktiert dem Computer einige Begriffe. Es dauert nicht lange, da bekommt er Antwort. Geocaching war anfangs des 20. Jahrhunderts eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Sie hatte im Jahre 2015 ihren Zenit überschritten, begann sich rückläufig zu entwickeln und fand ihr abruptes Ende am 7.3.2021, am Tage des globalen Satellitencrashs. An diesem Tag kollidierte angeblich ein Teilfragment eines Meteoriten mit der ISS, der Internationalen Raumstation, die daraufhin auseinanderbrach. Es kam zu einer Kettenreaktion, die durch marodierende Bruchstücke verursacht wurde. Diese schlugen in andere Satelliten ein, deren Fragmente wiederum andere Satelliten schädigten und so weiter. Am Ende lagen weltweit alle satellitengestützten Navigations-, Nachrichten- und Telekommunikationsnetze in Trümmern. Am 13.03.2021 waren GPS, Galileo und GLONASS Geschichte und Geocaching damit auch. Jahre später wurde erst öffentlich, dass die Katastrophe von einem havarierten alten waffengestützten Militärsatelliten verursacht wurde, der im Zuge des sich verschärfenden Russlandskonflikts aktiviert wurde. Die Welt stand quasi am Abgrund und plötzlich war alles anders. Ernst erinnert sich an sein Studium an der Akademie. Es hat fast 50 Jahre gedauert, bis man den Orbit so weit vom Weltraumschrott gereinigt hatte, dass an eine Raumfahrt wieder zu denken war. Und jetzt, gute 200 Jahre später, sitzt er hier in einem Programm auf dem Holodeck eines Raumfrachters der Sternenflotte. Es war ein weiter Weg vom Telespiel bis zu diesem Holodeck. Aber er hat sich gelohnt, wie Ernst findet. Für Buch vergeht die Zeit im Regal schnell. Mittlerweile hat es nicht nur Bekanntschaft mit Silberpelz gemacht. Neulich hat es einen Mann besucht, der in seiner Welt als Kara Benemsi und Old Shatterhand bekannt war. Dieser Mann wartete mit vielen Heldentaten auf, die er erlebt haben wollte, bei den Indianern und im Orient. Buch lässt sich gern berieseln, hat es auf diese Weise zumindest Gesellschaft und Abwechslung. Abenteuer folgt auf Abenteuer. Abenteuer in der Wüste, Abenteuer in Schluchten. Abenteuer am Silbersee und im Llano Estacado. Abenteuer im wilden Kurdistan. Es nimmt kein Ende. Ostern, Ferien, Sonnenschein ziehe ich mir furchtbar gerne rein. Gerne rein. Die anderen aber auch. Und so werden beliebte Freizeitziele ungeachtet der koronalen Gefahr quasi überrannt. Auf den engen Traumpfaden in der Eifel waren vergangenes Wochenende laut WDR mehrere hundert Menschen unterwegs und auch dieses Wochenende wird mit einem Ansturm gerechnet. Darum werden die Traumpfade kurzerhand am Wochenende gesperrt. Monschau sperrt Narzissentäler und gleichlautende Wiesen, dies aber auch, weil sich die Blumenfelder bis ins belgische Gebiet erstrecken, wo Ausflugsfahrten ohnehin per Erlass verboten sind. Die Kirschblüte in Bonn lässt sich selbst zwar nicht verhindern, doch wurde angekündigt, dass der Stadtordnungsdienst in den entsprechenden Straßen vermehrt kontrollieren wird. Während in Essen der Zugang zum Baldeneysee teilweise eingeschränkt wird, belässt man es am Möhnesee bei Soest bei Abstandskontrollen und auch das Sauerland rät zum Zuhausebleiben oder nur kurzen Spaziergangsetappen. Derartige Kontrollen auf Einhaltung der Corona-Schutzverordnung wird es unter anderem auch in Köln geben. Naja, zumindest scheint das Klopapiergate überwunden und auch Hefe wurde in 500-Gramm-Blöcken gesichtet. Und mit dieser Bombensensation endet diese Folge. Kommentare und Kritik gern via Twitter bei Radio KAD. Bis die Tage, bleibt gesund, der DJ und der TJ. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß. Nasse Dosen überall und nur schimmlige Logbücher. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon oder steckst du deinen Namen? Komm nach Dosenhausen, Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche, Giga, Tralala, Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.